Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu einer Sendung voll mit musikalischen Visitenkarten. Am Mikrofon ist Michael Frank. Visitenkarten geht's heute in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Manchmal finden sich diese Visitenkarten zu Beginn eines Albums sozusagen als erste Begrüßung, wie bei den beiden Nummern gerade. Los ging's mit den ersten 40 Sekunden des ersten Longplayers der Wiener Hip- und Trip-Hopper Vaxxolutionists aus dem Jahr 98-99. Der Name der Band wird dazu mysteriösen Filmmusik-Samples geflüstert, immer wieder, möglicherweise ein Ritual von Beschwörung. Nicht selten taucht bei musikalischen Visitenkarten natürlich schon im Titel der Nummer der Name der Band oder des Acts auf, wie gerade bei der ruppigen Begrüßung. The Hives aus Schweden waren das mit der Eröffnungsnummer ihres zweiten Albums Veni, Vidi, Vicious, erschienen im vergangenen Jahr. The Hives, Declare, Guerre, Nucléaire heißt die Nummer, und wenn man den Text des Songs liest, scheint es, dass das kein geschmackloser Witz ist, sondern das Porträt eines Wahnsinnigen in der Zukunft. 2004 habe mich atomar, sprich mordsmäßig gelangweilt, 2006 habe ich atomar getrickst, 2008 kam ich ganz spät raus und 2010 mache ich das alles nochmal. Und ihr könnt ja mal raten, was ich 2005, 2007, 2009 und 2011 gemacht habe. Soweit The Hives, in The Hives declare guerre nucléaire. BS, here I go. BS, yeah, that's the fuck we gotta be. Can you see the mercy? Can you feel the urgency? BS, yeah, BS, yeah, with the rules of prophecy in a state of emergency now. Go down the bureaucracy, that's what's always protecting me. All across the stormy sea, there are dangers of democracy. BS, yeah, BS, yeah, coming to see all summarily. We're in a state of emergency. Die New Yorker Beastie Boys mit einer ihrer frühesten Aufnahmen. Die kurze Nummer heißt genauso wie die Band Beastie Boys. Aufgenommen wurde diese musikalische Visitenkarte im Winter 1981. Hier jetzt ein Werbespot für einen angesagten Musikclub. Mitte der 60er Jahre in Detroit. Hier sind Doug Brown and the Omens. No West Lounge ist der Name des gefeierten Clubs. We got everything that will make you smile. So come on out now, baby. Northwestern and 14 miles. Northwestern's got the best. Yeah, Northwestern's got the best. I believe Northwestern's got the best. I want everybody to stand up and testify. Northwestern's got the best. Yeah, Northwestern's got the best. Come on, Northwestern's got the best. Come on, Northwestern's got the best. Something to say. Just look over your shoulder. Guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Wow! One time. Say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch, sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Musik aus den USA von Mitte und Ende der 60er Jahre. Los ging's mit Doug Brown and the Omens. Sie überreichten ein Empfehlungsschreiben für den Detroiter Club Norwest Lounge. Danach gab es tatsächlich zweimal Musik von derselben Band. Gerade eben hat sie sich Expressis Verbis vorgestellt, als Vertreter der jungen Generation, die aber vor lauter Musik machen noch nicht mal auf die Idee kämen, andere zu kritisieren. Sie wollen einfach nur nett und freundlich sein. The Monkees waren das natürlich, aber auch die abgefahrene Collage davor findet sich auf einem Monkees-Album. Die Collage mit dem Titel Opening Ceremony ist die Eröffnungsnummer des Soundtrack-Albums ihres 68er Films Head. Und der Name wurde ja auch oft genug wiederholt bei der Nummer. Hier ist noch eine Art Selbstvorstellung einer Band aus den USA. Wir schreiben das Jahr 1965. We love grass, we love ass. Oh, we wanna hug her, we wanna bug her. We like it hot, oh, we like a pot. Oh, we scoff pills, oh, we eat a pussy. We ain't fussy, oh, east side. Oh, we're on the east side. And we're the fucks. Oh, we hate a war. We love sex, twos are threes, fours are fives, LSD, dimethyltrypt, grope for peace, naked and ready, poets and freaks, mad motherfuckers. Oh, east side, we're on the east side, and we're the Sanders, Ken Weaver und Tully Kupferberg und Kollegen anno 1965, besser bekannt als The Fugs. Das war gerade ihre musikalische Visitenkarte, die erste Nummer von ihrem Debütalbum Virgin Fugs. We're the Fugs heißt die Nummer und in diesem Selbstporträt gibt es einiges Interessantes zu hören. Sie scheinen ein ganz sympathisches Herrentrio gewesen zu sein. The Fugs waren und sind dafür bekannt, politisch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Deutlich äußern sich auch die Musiker, die sich jetzt vorstellen oder vorgestellt werden. At the count of three, I want you all to tell me the name of my DJ. One, two, three. Yo, I gotta hear that one more time, man. One, two, three. Yeah, boy, for all those that didn't understand Terminator X. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go judge could ever budge a handle his role. Yes, the coming is near. He's about to become the one and only missionary lord. Son of a gun going on and on. That track and the whack explaining that, y'all. For the actual fact, come on. They can't dig a pig, so I drop swear me for Mr. Officer Man. He said a motherfucking hamburger stand got broken in. Do I look hungry, motherfucker? Now they mob rings. So give it up, punk, then I jest. Put another jack in progress. It's the American way. Cause I'm the G-A-N-G-S-T-A. Ice Cube, a motherfucking klepto. They try to catch the early bird, but they slept. So who gets the worm? And if I'm caught in a trap, you know I'ma beat the rap with a payoff. Cop got a layoff. FBI on my dick, stay off. I'm not a rebel or a renegade on a crest. I'm a nigga with an S on his chest. So get the grip tonight, cause I'm a rip. Tonight, cause I'm scaring you, I'm wanted by Mary. Cause I would love to shoot you, nigga. See ya! Last Sunday, you watched your profile. Hey, yo, Q, man, they on your ass! Word, but who the fuck is Herb? It's time to take a trip to the suburbs. Let them see a nigga invasion. Point blank, caught a Caucasian. Cock the hammer, didn't crack no smile. Take me to your house, pal. Got to the house, my pockets got fat. See, cracked the safe, got the money and the jewelry. Color is most wanted. America's Most Wanted reports that Ice Cube is the leader of the lynch mob. Also in the group, they have JD, T-Bone, Chill, Yo-Yo, Del, Katie. Sounds like a black thing. Hip-Hop aus den Jahren 1988 und 1990. Zuerst stellten Public Enemy ihren DJ Terminator X ins Rampenlicht. Terminator X to the Edge of Panic heißt der Track. Und gerade eben von Ice Cube gab seine Nummer, in der er sich als der meistgesuchte Mann von Amerika beschreibt. Ice Cube hat in die Schreibweise dieses Steckbriefs noch ein Wortspiel integriert. Amerika wird anders als sonst üblich nicht mit einem C geschrieben, sondern mit drei großen Ks. Und diese drei Buchstaben stehen bekanntlich für den Ku Klux Klan. We'll be right back. um musikalische Visitenkarten geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Manchmal sind diese musikalischen Visitenkarten Grüße, die Acts zu Beginn eines Albums aussprechen, oder Selbstporträts, in denen der Name der Musiker auftaucht. Manchmal fällt vielleicht aber auch gerade kein richtiger Name für einen Track ein. Vielleicht war das so bei der ersten Nummer, die gerade zu hören war, eine instrumentale B-Seite einer Single aus Jamaika. Es ist das instrumentale Backing der A-Seite und die B-Seite wurde einfach nach dem Plattenlabel genannt. Mad Dog heißt es, also verrückter Doktor, und die B-Seite heißt schlicht Mad Dog Family. Danach gab es einen Track von Augustus Pablo aus der ersten Hälfte der 70er Jahre. Pablo in Dub heißt er. Just restless, man, as the deep blue sea. Oh, yeah, they call me Muddy Water. I'm just restless, man, as the deep blue sea. You know I've been like that ever since my baby been gone for me. The night she left me, you know the rainbows were pouring down. Oh yeah, man, the night the little girl left me, the rain was pouring down. You know I was the most bluest man in this whole Chicago town. Hip-Hopper stellen sich in ihren Songs gern selber dar. Die Selbstanpreisung, mal mehr, mal weniger ernst gemeint, hat in der afroamerikanischen Musik eine lange Tradition. Das waren gerade Muddy Waters und Howlin' Wolf mit zwei musikalischen Visitenkarten. They Call Me Muddy Waters wurde 1952 aufgenommen und I'm the Wolf 1954. Ein anderer Musiker aus derselben Generation von Blues- und Rhythm-and-Blues-Größen ist Elias McDaniel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Bo Diddley. Meinen Recherchen nach hält er den Rekord, was die Nennung des eigenen Namens in Songtiteln angeht. Sein erster Hit war Bo Diddley, es folgten Hey Bo Diddley, Diddley Daddy und Diddley Wah Diddy. Weniger bekannt ist vielleicht Bo Meets the Monster oder der nächste Track, Bo's Bounce, Bo Diddley, anno 1960. Thank you. Diddley in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk mit lauter musikalischen Visitenkarten. Bo Diddley durfte den Rekord halten, was die Nennung seines eigenen Namens in Songtiteln angeht. Zuerst gab's Bo's Bounce aus dem Jahr 1962 und dann noch zwei weitere Titel, zuerst You Bo Diddley von 1970 und danach Bo Jam aus dem Jahr 1973. Bis zu den Nachrichten hier im Deutschlandfunk jetzt noch John Cale live Mitte der 80er Jahre. Autobiography heißt der Song und darin wehrt er sich dagegen, mit J.J. Cale verwechselt zu werden. Aus Wales kommt er, nicht aus Oklahoma, und einen Song namens After Midnight oder Cocaine hat John Cale auch nicht geschrieben. That's where I'm